ist dir zu klein, Tia. Und die Stadt ist zu groß für deinen Geschmack. Und du weißt nicht genau, ob du hier wirklich Freunde hast. Du denkst an zu Hause, was deine Schwester gerade wohl macht. Und wenn du an die nächsten Jahre denkst, wird dir schwindelig, denn Lila will heim. Heute Nacht, Lila will heim. Heute Nacht, doch sie weiß, sie kann nicht weg. Und ihre Zähne haben leider keine Zähne. An einem Nachtflug in deiner Kindheit denkst du zurück. Dein Vater, es war das perfekte Vater-Tochter-Glück. Und dann dein erster Freund in Jakarta, liebt ihr euch? Warum bist du damals fort? Ich glaub, deine Augen werden feucht. Und wenn du an die nächsten Tage denkst, wirst du unglücklich, denn Lila will heim.